mal der Major am Himalaya. Wie kommt der Major, der kleine Meier auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das tut er. Ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Meier. Er macht den Rutsch und ist futsch. Thank you.